Der Intercity IC 852 aus Hannover planmäßiger Ankunft 17:04 hat voraussichtlich 30 Minuten Verspätung. Der Intercity IC 852 aus Hannover kommt mit 30 Minuten Verspätung auf Gleis 7 an.